Erzähl mir von Liebe, sprich noch einmal von schönen Dingen. Dein Wort in mir bliebe, mein Herz lauscht beglückt, wie sie klingen. So fernst dabei bliebe, du diese Worte magst singen, ich dich liebe. Du weißt genau, tief in mir drin, ich es nicht glaub, doch grad trotzdem will einmal noch ich die Worte hören, die so verehren mich mit einer Stimme, die mich streichelt, die flüstert mich so sehr umschmeichelt, wiege mich ein mit Märchen schön, die ich glaube dir mit Widerwillen. Erzähl mir von Liebe, sprich noch einmal von schönen Dingen. Dein Wort in mir bliebe, mein Herz lauscht beglückt, wie sie klingen. So fernst dabei bliebe, du diese Worte magst singen, ich dich liebe. Es ist so süß, mein lieber Schatz, bisschen verrückt, das Leben macht's, will uns beschweren, wenn man nicht glaubt an die Chimären, der Kummer schnell besänftigt ist, mit einem Trost, den man dir küsst, am Herzen so die Wunden heilt, man sie beruhigen kann mit einem noch einmal von schönen Dingen. Dein Wort in mir bliebe, mein Herz lauscht beglückt, wie sie klingen. So fern's dabei bliebe, du diese Worte magst singen, ich dich liebe.